Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der immer wieder gerne die Muschelkalkmauer in seinem Garten betrachtet. Und ich bin Astrophysikerin, die derzeit den Anblick des Planeten Jupiter am Abendhimmel sehr schön findet. Die Venus ist aber auch super gerade. Ja, das stimmt, aber die ist meistens schon so tief und dann sind Gebäude dazwischen. Aber in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns wie immer entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Genau, und heute sind wir bei der Ausgabe 110. Also es geht nicht um die Polizei, aber die Mustererkennung sagt sofort was anderes. Genau, das heißt, ich habe dir heute eine Geschichte mitgebracht, in der es nicht um die Polizei geht. Okay. Aber es geht auch gleich am Anfang ein bisschen um Sicherheit, insofern passt es sogar ganz bisschen. Und zwar beginnt meine Geschichte im Sommer 1914, kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs. Da wird in Dali ein Mann verhaftet. Und das Dorf Dali, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig ausspreche, das wird mit einem J am Ende geschrieben. Das liegt heute im östlichen Kroatien an der Donau. Und wer da 1914 verhaftet wird, ist jemand, der eigentlich eher zufällig gerade dort ist, nämlich auf Besuch bei seinen Eltern. Der Grund für seine Verhaftung ist für diese Geschichte nebensächlich. Der Erste Weltkrieg ist wegen eines Attentats im nahen Sarajevo ausgebrochen und Österreich-Ungarn will den Mann wie viele andere besser entfernt von nationalistischen Bestrebungen Serbiens sehen. Der Mann ist aber nicht nur Serbe, vor allem ist er Wissenschaftler. Mhm. Und zwar Professor für angewandte Mathematik an der Universität in Belgrad. Und nun wird er von den Truppen Österreich-Ungarns nach Budapest gebracht, was sich rückblickend als positive Fügung herausstellen wird. Und der Mann schreibt später über diesen Moment das Folgende. Es kommt ein längeres Zitat. Die schwere Eisentür schloss sich hinter mir. Das massive, rostige Schloss gab ein rumpelndes Stöhnen von sich, als der Schlüssel gedreht wurde. Ich stellte mich auf die neue Situation ein, indem ich mein Gehirn ausstellte und apathisch in die Luft starrte. Nach einer Weile schaute ich eher zufällig auf meinen Koffer. Mein Gehirn begann wieder zu arbeiten und ich sprang auf und öffnete den Koffer. In ihm hatte ich die Unterlagen für mein kosmisches Problem gelagert. Ich blätterte durch die Notizen, zog meinen treuen Füllfederhalter aus meiner Tasche und begann zu schreiben und zu zählen. Es war nach Mitternacht, als ich mich in dem Raum umsah und ich brauchte einige Zeit, um festzustellen, wo ich mich befand. Der kleine Raum schien mir wie das Nachtquartier auf meiner Reise durch das Universum. Wow, das ist ja mal jemand, der sich offensichtlich in Gefangenschaft gut ablenken kann erstmal, solange die Tinte noch nicht alle ist im Füller. Genau, offenbar hat man ihm da so ein paar Sachen gelassen, die nicht sicherheitsrelevant sind. Franzi, ich erzähle dir heute von einem Menschen, der in seinem Leben viel geforscht hat, an der Universität Vorlesungen in Mechanik, theoretischer Physik und Himmelsmechanik hielt und der über 70 Bücher schrieb, aber dessen wichtigstes Werk wohl zum ersten Mal die Sphären des Himmels mit dem Klimageschehen auf der Erde zusammenbrachte. Und dieser Mann heißt Milutin Milankovic. Oh. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kriege den Namen im Moment nicht zusammen, aber ja. Milankovic-Cycles? Nee, genau, oder? Die Milankovic-Zyklen, um die soll es heute gehen. Genau, also es ist eigentlich eine Gruppe von Phänomenen, die Geowissenschaftler heute als Milankovic-Zyklen bezeichnen, benannt eben nach jenem serbischen oder jugoslawischen Wissenschaftler. Aber bevor wir über Milankovic selbst reden und zu ihm und in sein dunkles Verlies zurückkehren, müssen wir erstmal klären, welches wissenschaftliche Problem er damals in seinem Gefängnis eigentlich zu lösen versuchte. Und um das zu tun, springen wir erstmal um ein weiteres Jahrhundert zurück in die Vergangenheit, noch weiter in die Vergangenheit. Und wir bewegen uns gleichzeitig ein paar hundert Kilometer nach Nordwesten ins Val de Bagne im Südwesten der Schweiz. Mhm. Im Jahr 1815 nämlich, das ist ziemlich genau 100 Jahre noch mal früher, macht dort ein Mann namens Jean-Pierre Perraudin zwei geologische Beobachtungen. Die eine Beobachtung betrifft Findlinge, also so riesige Auto- bis hausgroße Gesteinsblöcke, die viele Kilometer von dem Gesteinsmassiv entfernt liegen, aus dem sie offensichtlich stammen, was man einfach am Gestein sieht. Also die liegen nicht da, wo sie herkommen, sonst sind ein ganzes Stück entfernt. Und die heißen wirklich Findlinge? Also das ist der Fachbegriff? Ja, das ist der Fachbegriff, genau. Perraudin kommt zu dem Schluss, dass sie irgendwie über weite Strecken transportiert worden sein müssen. Und Perraudins zweite Beobachtung sind lange Striemen in den Felswänden im gesamten Val de Bagne. Und diese Spuren identifiziert er mit Schleifspuren riesiger Gletscher. Und das, obwohl der Gletscher im Val de Bagne, da gibt es einen, auch zu der Lebenszeit von Perraudin schon viele Kilometer entfernt über dem Tal thront. Und beide Beobachtungen zusammen, die weit transportierten hausgroßen Findlinge und diese Striemen überall an den Felswänden, lässt Perraudin zu folgendem Schluss kommen. Der Gletscher muss vor langer Zeit irgendwann während der Erdgeschichte viel, viel größer gewesen sein und in seiner Lebenszeit eigentlich sehr liebliche Val de Bagne ausgefüllt haben. Okay. Und diese Beobachtungen Perraudins passen zu vielen anderen, die in dieser Zeit gemacht wurden. Und sie markieren eine Zeit der geologischen Forschung, in der Wissenschaftler erkennen, dass die Welt alles andere als unveränderlich ist. Und all das führt 22 Jahre später, im Jahr 1837, einen anderen Mann zu einer viel radikaleren Schlussfolgerung. Und der Mann heißt Louis Agassiz. Und er war damals frisch gebackener Vorsitzender der Schweizerischen Gesellschaft für die Naturwissenschaften. Die war damals recht frisch gegründet und gibt es bis heute. Und Agassiz tritt eben im Jahr 1837 vor einer Versammlung gelehrter Geologen und verkündet, es lagen einst gigantische Eismassen, nicht nur auf den Bergen des Jura, sondern auf den gesamten Alpen und weit darüber hinaus. Und Agassiz verkündet, die Beweise sprechen dafür, dass es eine gewaltige Polkappe gegeben haben müsste oder Eiskappe. Ist ja nicht am Pol, aber so groß, wie man das damals schon auch von den Polen kannte. Und diese Eiskappe dürfte Europa bis hinab zum Mittelmeer bedeckt haben. Okay. Und die soll so gewaltig gewesen sein, dass man jene Zeit der Erdgeschichte nur mit einem Wort bezeichnen könnte, nämlich mit dem Wort Eiszeit. Eiszeit. Hurra. Hat er auch gesagt, wann? Also hat er damals schon spezifiziert. Also er spricht von der letzten Eiszeit, oder? Also damals ging es erstmal darum, dass es überhaupt so etwas wie eine Eiszeit gegeben hat. Man wusste nicht, dass es mehrere waren. Man wusste auch nichts über Zeitskalen in der geologischen Geschichte. Also das kam alles deutlich später. Darauf komme ich noch. Ich muss noch anmerken, Louis Agassiz hat diesen Begriff der Eiszeit nicht erfunden. Der kam schon etwas früher auf. Aber Agassiz gilt dennoch als Vater der Idee einer Eiszeit und vor allen Dingen, was so alles dahinter steckt. Auf jeden Fall macht Agassiz diese Aussage auf diesem Kongress und nun hätten ja die Menschen da im Mitte des 19. Jahrhunderts sagen können, schweizerische Wissenschaftler haben herausgefunden, es gab Eiszeiten, toll, dann machen ein paar Wissenschaftsjournalisten mal einen Podcast darüber, wenn es sie damals schon gegeben hätte. Damals war die Reaktion eine ganz andere und Franzi, könntest du dir vorstellen, wie man speziell in der Wissenschaft im Jahre des Herrn 1837 auf diese Erkenntnis reagiert hat? Nicht so begeistert? Man reagierte ablehnend, ja. Ja, ich denke es mir. Ich bin so ein bisschen daran erinnert, das war ja auch so, naja, es war ein bisschen später, aber als du mir die Geschichte erzählt hast von den, ja, auch ersten Dinosaurier-Fossilienfunden und so, da war man ja allgemein nicht so begeistert, weil das ja darauf hindeuten würde, dass es irgendwie große Veränderungen gab, irgendwie so. In der Erdgeschichte geht das in die Richtung, die Ablehnung? Genau, die Funde der ersten Dinosaurierfossilien fallen ja auch in diese Zeit, also im frühes 19. Jahrhundert. Und das sind genau die Probleme, die man hier auch hat. Also es ist nicht per se das Problem, dass es scheinbar so eine göttliche Katastrophe gegeben haben könnte. Also diese Idee des Katastrophismus war schon in der Welt und die war ja auch ein Stück weit durch die Bibel begründbar. Also eine göttliche Katastrophe hat es in grauer Vorzeit ganz offensichtlich gegeben, nämlich man muss nur ins Alte Testament schauen, da steht was von einer Sintflut. Also Katastrophen, yay, aber Eiszeit, nein. Ja, falsche Katastrophe, ja, genau. Falsche Katastrophe, also man hätte so eine Sintflut hätte man leichter geschluckt, meinst du damals? Genau. Mhm. Und es ist tatsächlich so, viele geologische Erkenntnisse, die in dieser Zeit aufgelaufen sind, wurden im Laufe der frühen Neuzeit, auch schon davor sozusagen in früheren Jahrhunderten, mit der Sintflut in Verbindung gebracht. Das wurde auch ganz offen geäußert. Also zum Beispiel ein bekannter Geologe dieser Zeit, William Buckland, Professor für Mineralogie und Geologie an der Oxford University, der hielt um das Jahr 1813 seine Antrittsvorlesung mit dem Titel »Die Verbindung von Geologie mit der Religion erklärt«. Das war doch der Mann mit den Dinosauriern, der die finden wollte in dieser Höhle, um irgendwie Hinweise darauf zu finden, dass die Sintflut stattgefunden hat, oder? Genau. Der war auf der Suche nach diesen Knochen, genau. Ich glaube, er hatte auch einen religiösen Background, das muss man vielleicht auch erwähnen. Also ich glaube, der war auch Priester gleichzeitig. Aber interessant finde ich dieses Zitat aus seiner Antrittsvorlesung. Da sagt er nämlich, es sei die Aufgabe der Geologie, und ich sag's mal erst auf Englisch und dann noch auf Deutsch, to confirm the evidences of natural religion and to show that the facts developed by it are consistent with the accounts of creation in the Mosaic Writings oder Mosaic Writings. Also auf Deutsch, die Geologie sei dafür da, die Beweise der natürlichen Religion zu bestätigen und zu zeigen, dass die von ihr entwickelten Fakten mit denen in den mosaischen Schriften über die Schöpfung übereinstimmen. Da muss ich ein bisschen als ganz kleine Schleife dran denken. Ich lese gerade eine Kurzgeschichtensammlung von Ted Chiang. Exhalation heißt die. Der ist Science-Fiction-Autor. Der hat die Kurzgeschichte geschrieben, auf der Science-Fiction-Film Arrival basiert ist. Und der hat genau zu diesem Thema eine passende und sehr schöne Kurzgeschichte. Mal gucken, ob mir der Titel wieder einfällt oder sowas. Dann kannst du in den für die Shownotes ergänzen. Genau, ja. Verlinken. Aber ja, genau. Also diese Idee, wir suchen nach wissenschaftlichen Beweisen, Hinweisen auf christlich geprägte Vorstellungen. Ja. Genau, das war so ein bisschen der Zeitgeist. Und jetzt kam halt Agassiz und behauptete, es habe eine Eiszeit gegeben. Und für die Geologen jener Zeit war klar, man musste nun also die Berichte der Sintflut irgendwie mit diesem neuen Befund in Einklang bringen. Denn der Befund war einfach schon in der Welt. Es gab zwar Ablehnungen, aber es gab ja einfach geologische Hinweise, die man irgendwie deuten musste. Ja. Und manche dachten sich, ja, kein Problem, vielleicht sind diese hausgroßen Findlinge, die man da im Val de Bagne zum Beispiel gefunden hat, aber längst nicht nur dort, die sind da vielleicht gar nicht von Gletschereis transportiert worden, sondern von der Sintflut. Ja. Wenn sich von euch noch niemand daran erinnern kann, mal einen hausgroßen Findling in einem Fluss oder einem See schwimmen zu sehen, der ahnt, dass es für diese Erklärung möglicherweise physikalische Probleme gibt. Mit der Zeit wurden die Hypothesen dann auch ein bisschen ausgefeilter. Ein anderer englischer Geologe etwa äußerte die These, dass da früher zwar in der Tat Eis gewesen sei in den tieferen Regionen der Alpentäler, aber dieses Eis eben durch die Sintflut als Eisberge über die Welt verteilt worden ist. Was schon eine Spur mehr Sinn ergibt als schwimmende Felsblöcke, aber schon die Frage offen lässt, wenn man sich überlegt, dass die Eismassen ja doch hochgelegene Alpentäler gefüllt haben sollen. Das heißt, es hätte eine Sintflut gewesen sein müssen, die nicht nur weite Ebenen der Küsten, sondern auch noch die Gebirge überflutet haben müsste, um dort Eisschollen zurückzulassen mit Steinen, die da drauf gelegen haben. Ja, also es wird langsam ein bisschen kompliziert. Ja, es ist kompliziert. Wenn das so gewesen wäre, hätte dieses Wasser ja auch irgendwo hergekommen sein müssen, um zum Beispiel den Meeresspiegel um mehrere hundert Meter ansteigen zu lassen. Und es müsste auch hinterher, hätte es wieder in irgendwelchen Löchern verschwunden sein müssen. Aber genau darüber diskutierte man, über riesige Hohlräume in der Erde, die diesen Meeresanstieg über 100 Meter erklären haben müssen. Also man musste irgendwie sagen, aus diesen Hohlräumen musste das Wasser aus irgendwelchen Gründen rausgekommen sein und dann auch aus ebenso unerfindlichen Gründen wieder dorthin verschwunden sein müssen. Ja, göttliche Fügung halt, ne? Ja, genau. Aber schließlich erkannte man Schritt für Schritt die zumindest mal die Hypothese von Louis Agassiz an. Denn die Beweise wurden dann doch zu erdrücken, dass in der Tat ausgreifende, auf dem Land liegende Gletschermassen existiert haben müssen. Also nicht nur Eis, was auf Wasser schwimmt, sondern wirklich Eis, was auf festem Land liegt. Also es hat sich dann so durchgesetzt, was das war, wo man in der Eiszeit war. Genau, das hat sich durchgesetzt und ich meine, man kannte ja auch Gletscher, die gibt es ja auch in den Alpen. Vor allem in der Schweiz, ja. Ja, und im 19. Jahrhundert waren die auch noch sehr groß verglichen mit heute, aber natürlich, was man hier sieht, ist, sie waren halt viel, viel größer in der Vergangenheit. Mhm. Ja, man erkannte das nicht nur in immer mehr Alpentälern, man erkannte das auch im Ost- und Nordseeraum, auch dort fand man oder deutete diese Findlinge, die da auch teilweise rumliegen, wenn man sich mal so auf Feldern in Mecklenburg umschaut oder in Südschweden. Auch dort findet man teilweise Felsen, die diese Schleifspuren zeigen. Und das deutet darauf hin, dass wirklich diese Eiskappe sehr groß gewesen sein muss, dass sie wirklich auch das norddeutsche oder nord- und mitteleuropäische Tiefland bedeckt haben muss zum Teil. Bis ganz ans Mittelmeer, wie von Agassiz behauptet, reichten diese eiszeitlichen Eisschilde vermutlich nicht. Aber sie mussten durchaus weite Teile West-, Mittel- und Osteuropas und auch Nordeuropas bedeckt haben. Aha. Und auch in Nordamerika erkannte man zusehends die Spuren der zurückliegenden Eiszeit, die wohl das gesamte Kanada bedeckten und auch die nördlichen US-Bundesstaaten inklusive Neuengland, New York, Ohio, Indiana, Wisconsin, Minnesota, North Dakota und Montana. Also ich bin jetzt gerade mal ganz von der Ostküste fast bis zur Westküste rüber. Die waren teilweise auch von Gletschereis bedeckt. Und nun war die Eiszeit also als solche anerkannt. Und es war auch anerkannt, dass es nicht die große Sintflut als göttliche Strafe war, die die Erde heimgesucht hatte. Was natürlich aus unserer modernen Sicht eine gute Sache ist. Aber die Geologen des späten 19. Jahrhunderts direkt vor eine neue Frage stellten. Wenn es nicht Gott war, woher kam die Eiszeit dann? Und warum ist sie dann auch später wieder verschwunden oder war vorbei? Zu Ende gegangen, ja. Und dieses Problem war bekannt als das Eiszeitproblem, das man auch als Eiszeiten-Problem bezeichnen könnte. Ja, du hast es ja angedeutet, denn im Laufe des 19. Jahrhunderts zeigten genauere geologische Feldforschungen, dass die Gletscher nicht nur einmal sich breit gemacht hatten, sondern dass es verschiedene Vorstöße gegeben haben musste, zwischen denen sich das Eis immer wieder auch zurückgezogen hatte. Und Europa und Nordamerika mussten also in einem damals noch nicht genauer bestimmten Zeitraum aus einer warmen Zeit mit bewaldeten, fruchtbaren Böden sich gewandelt haben zu einer Eiswüste, die vor allem ja, Norden und Mitte Europas bedeckte und den Gebirgsraum und mit einer sehr kargen, vorgelagerten arktischen Tundra dieser Eismassen. Und diese Eismassen zogen sich dann da wieder zurück und dann wurde es wieder lieblich und bewaldet und fruchtbar, bis das Eis zurückkehrte und so weiter und so weiter. Was man aber, und wir sind immer noch im 19. Jahrhundert, einfach nicht versteht, ist, warum eine Eiszeit überhaupt anfängt und warum so ein Riesengletscher überhaupt anfangen sollte zu wachsen. Darüber gibt es aber viele Theorien, ja, und wir bewegen uns jetzt schon so ein bisschen aus dem Bereich der religiös begründeten Hypothesen in einen naturwissenschaftlicheren Modus hinein. Zum Beispiel eine Hypothese lautete, die Sonne könnte einfach zeitweise einen Teil ihrer Leuchtkraft eingebüßt haben. Das ist ja unter Verschwörungsgläubigen bis heute so eine gängige These, die gegen den menschgemachten Klimawandel vorgebracht wird. Allerdings gibt es bis heute keinen Hinweis darauf, dass es einen Zusammenhang zwischen Klimaschwankungen und zum Beispiel der Zahl der beobachteten Sonnenflecken gibt, was ja so ein indirekter Hinweis auf die Sonnenaktivität ist. Oder auch in neueren Zeiten natürlich die solare Leuchtkraft, die man ja heute auch vermessen kann, die scheint doch einigermaßen konstant zu sein. Hurra für uns. Ja, genau. Zurück zum Eiszeitenproblem. Da wurde noch viel mehr spekuliert. Manche äußerten die Vermutung, es könnte im Planetensystem Zonen mit dichteren Staubwolken geben. Und wenn die Erde daran vorbeizöge oder diese Staubwolke zwischen Sonne und Erde hindurchzieht, dann würde das ja auch die Sonneneinstrahlung verringern. Es wurde auch der gegenteilige Effekt vermutet, nämlich wenn Staubpartikel auf die Sonne fallen, dann könnte das die ja zu einem helleren Leuchten anregen. Weil dann mehr verbrennt. Ja, vielleicht, genau. Ich meine, das ist ja 19. Jahrhundert. Man hatte noch nicht verstanden, warum die Sonne überhaupt leuchtet. Ne? Also Kernfusion, das dauerte noch etliche Jahrzehnte. War noch eine Weile weg, ja. Ja. Aber zumindest, ja, hat man das gedacht. Vielleicht auch so als Brennstoff oder so, so relativ simpel. Nebenbemerkung dazu, diese zwei Theorien zum Einfluss von Staub, die hätte man vielleicht mal vereinigen sollen, damit man zumindest eine von ihnen ernst nehmen kann. Aber gibst du jetzt Kritik an den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des 19. Jahrhunderts? Nein, das ist ein bisschen gemein, ne? Nein, das ist tatsächlich ein Zitat aus einem Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe, was auch aus dem 20. Jahrhundert stammt. Aber egal. Das ist ja judgy. Genau, was auch schon erkannt wurde, also ich will das gar nicht so in Abrede stellen, es ist sehr viel Sinnvolles hier dabei. Was auch schon erkannt wurde, ist die Rolle von CO2 als möglichen Faktor, sagen wir mal so. Denn immerhin ist ja der Treibhauseffekt eine Entdeckung von Joseph Fourier aus dem Jahr 1824, also kurz bevor Agassiz die Eiszeit proklamierte oder entdeckte. Und wäre der CO2-Gehalt gesunken, hätte das auch die globale Durchschnittstemperatur abstürzen und Polkappen wachsen lassen. Eine, wie wir heute wissen, realistische Annahme mit einem Haken, das verschiebt natürlich nur das Problem. Man müsste ja jetzt in diesem Fall dann erklären, warum der CO2-Gehalt der Atmosphäre abgesunken sein sollte. Und zwar periodisch. Ja, okay, wo kommen die Schwankungen? Wo kommen diese CO2-Schwankungen in der Atmosphäre her? Genau. Und zum Thema CO2-Schwankungen gab es eine andere und auch bis heute akkurate Hypothese, nämlich, dass Vulkane da einen Beitrag leisteten, zumindest was die Erwärmung angeht oder aber auch was kurzzeitige Abkühlung angeht. Nämlich ist ja 1883 zum Beispiel der Krakatau sehr spektakulär ausgebrochen, ist ja auch in Musik und in Literatur stark verarbeitet worden. Ein Vulkan im Pazifikraum am Feuergürtel. Und der sorgte tatsächlich für mehrere Jahre für globale Wetterkapriolen und vor allem erstmal für eine globale Abkühlung. Allerdings eben nur für einige Jahre, denn eine Eiszeit bräuchte schon eine dauerhafte, viel extremere Serie von Vulkanausbrüchen, für die es damals keine geologischen Hinweise gab. Und zu guter Letzt, ein neuseeländischer Geologe namens Alex T. Wilson schlug vor, dass sich das Inlandeis der Antarktis destabilisiert haben könnte und ins Rutschen geriet und die Weltozeane mit Eisbergen bedeckte. Was tatsächlich auch eine schöne Idee ist, weil manche der viel, viel, viel kleineren neuseeländischen Gletscher tatsächlich alle paar Jahre ins Rutschen kommen, die sogenannten Surging Glaciers. Also es gibt wirklich, die rutschen dann mit mehreren Metern pro Tag so die Täler hinab. Und wenn man sich das auch mit unserem heutigen Wissen überlegt, hätte so etwas in der Antarktis ernsthafte Auswirkungen aufs Klima, zum Beispiel durch die verstärkte Rückstrahlung des Sonnenlichts in gemäßigteren Breiten, wo dann diese Eisberge herumdümpeln und auch durch den starken Zustrom von Frischwasser, was die Meeresströmungen durcheinander gebracht hätte. Aber dass die Antarktis so etwas gemacht hat in der Zeit, die man jetzt geologisch untersuchen kann, da gab es auch keine Hinweise darauf. Okay, also abrutschende Gletscher aus der Antarktis sind leider Gottes auch raus als Kandidaten. Genau. Für was nicht die heißt, Eiszeit. Dass es für unsere Zukunft nicht eine Herausforderung wird, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Und jetzt komme ich noch zu einer Gruppe von Hypothesen, die uns unserem Ziel ein bisschen näher kommen, nämlich eine Gruppe, die ich noch nicht erwähnt habe, obwohl sie auch von Anfang an in der Diskussion waren. Und Franzi, wenn du denkst, wir sind schon bei Milutin Milankovic und seine astronomischen Zyklen, wir sind fast da. Denn Milankovic hatte die Idee gar nicht als erster. Die ursprüngliche Idee lautet folgendermaßen. Die Erde dreht sich ja nicht auf einer perfekten Kreisbahn um die Sonne, sondern eigentlich auf einer minimal langgestreckten Ellipsenbahn. Und zwar tut die Erde das so, dass die Sonne nicht im Zentrum der Ellipse steht, sondern in einem ihrer Brennpunkte, ihrer zwei. Jeder Ellipse hat ja zwei Brennpunkte, während der zweite Brennpunkt leer ist. Oh, ja, das war doch dieses, diese Idee, dass da irgendwie auch im zweiten Brennpunkt irgendwas ist oder irgendwie sowas, oder? Nö, gar nicht. Nein? Also die Idee ist mir nicht begegnet, gibt es bestimmt auch, aber tatsächlich ist es ja einfach so, dadurch, dass es diese zwei Brennpunkte gibt, gibt es auf der Bahn der Erde um die Sonne einen Punkt, wo die Erde ihren größten Abstand zur Sonne hat. Weißt du, an welchem Tag, Franzi? Im Juli, weil das Perihel war jetzt gerade erst im Januar, 17. Juli oder sowas. Es ist der 3. Juli, da ist der fast. Abstand am größten, richtig. Genau, aber Juli ist Abhehl. Richtig. Genau. Aha. Da ist der Abstand von Erde und Sonne 152 Kilometer, Millionen Kilometer. Und am 3. Januar ist der Punkt mit dem geringsten Abstand, da sind es nur 147 Millionen Kilometer. Und die Differenz sind also stolze 5 Millionen Kilometer, immerhin über 3% des Abstands zur Sonne. Und Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte ein Forscher mit diesem Fakt zu erklären, warum es besonders in der südlichen Hemisphäre, nämlich rund und auf der Antarktis, so viel Eis gibt und dort ja sozusagen so eine Art lokale Eiszeit herrscht. Denn okay. Im Juli herrscht ja auf der Südhalbkugel Winter. Das heißt, in dieser Zeit fällt nicht nur jahreszeitlich bedingt weniger und flacher auftreffendes Sonnenlicht ein. Und die Sonne ist eben auch diese 5% weiter weg. Nein, 3%. Ja, wobei das ja eigentlich, das ist total, ja, da, inzwischen weiß man ja, dass das nicht entscheidend ist für die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf der südlichen Hemisphäre. Aber ja, damals eigentlich keine schlechte Idee. Ja, wir kommen gleich noch zu dem, wegen dem wir das heute wissen. Ah, ausgezeichnet. Genau, also ich erzähle sozusagen ja die Vorgeschichte. Ne? Also damals hatte man einfach nicht das Handwerkszeug, das wirklich auszurechnen. Und deswegen war es damals eine Hypothese. Diese Hypothese, und nehmen wir mal an, dass sie stimmt, macht ja erstmal nur eine Aussage, warum es heute diese vereiste Antarktis gibt. Und die Frage ist ja, was ist mit der Eiszeit, die in grauer Vergangenheit den Norden der Erde heimgesucht hat? Und hier brachte man jetzt einfach noch einen zweiten Zyklus ins Spiel, nämlich die Präzession der Erdachse. Und die Erdachse ist ja die gedachte Linie, um die sich die Erde um sich selbst dreht. Und man kann diese Achse ziemlich leicht vermessen, indem man sich anschaut, um welchen Punkt die Sterne des Himmels während einer Nacht zu rotieren scheinen. Heute liegt dieser Punkt in der Nordhemisphäre ja ungefähr beim Stern Polaris, den wir deshalb auch Polarstern nennen. Aber schon sehr früh, nämlich in der Antike, stellte man fest, so richtig stabil ist dieser Punkt nicht. Das heißt, die Erdachse eiert ein bisschen und der gedachte Punkt am Himmel, dieser Polpunkt, der macht eine langsame Kreisbewegung in Wahrheit. Und dieses Verhalten der Erdachse bezeichnet man eben als Präzession. Wie so ein Kreisel. Genau. Also Präzession beobachtet man auch, wenn man einen Brummkreisel hat, den Kinder verwenden und man treibt ihn etwas schief an. Also man hält diesen Stab beim Runterdrücken ein bisschen schief. Dann beginnt er auch, um die Achse dieses Kreisels zu rotieren. Das ist eine Präzessionsbewegung. Mir fällt gerade auf, dass ich gar keine Kreisel mehr zu Hause habe. Weder Brummkreisel noch die normal. Also ja, Kreisel sind super. Super entspannende Geräte. Ich jetzt wie so ein Waschmaschinen-Effekt. Ich würde stundenlang so nur zugucken. Ja, und dass die Erdachse eiert, war wie gesagt schon in der Antike bekannt und astronomische Vermessungen mit Teleskopen erlaubten dann später, ne, also nachdem sie erfunden waren, auch die Geschwindigkeit dieser Eierbewegung, der Präzession der Erdachse zu berechnen. Und die Erde braucht, oder die Achse der Erde braucht für eine Umdrehung dieser Eierbewegung 26.000 Jahre. Das ist eigentlich eine Menge für Geologen, aber nicht viel und ja. Ich finde es an solchen Stellen immer beeindruckend, was man mit Teleskopen dann schon machen konnte, nachdem man sie mal hatte. Also, dass man einfach da mal ein bisschen hinguckt und einfach so was schon beobachten kann. Ne? In Zeiten vor Computern und digitalen Tools und so weiter. Ja. Genau, aber jetzt mal zurück zu zum Einfluss der Präzession aufs Klima, weil darum geht es ja eigentlich. Denn was bedeutet das in Kombination mit dem Fakt, dass die Erdbahn eine Ellipse ist? Die beiden Dinge muss man jetzt zusammendenken. Das bedeutet, Wenn bei uns im Norden, in der Nordhemisphäre, Winter herrscht, dann ist es vor allem deshalb kalt, und das ist jetzt ein Fakt, ja, weil der Einfallswinkel des Sonnenlichts sehr flach ist und gleichzeitig auch noch die Sonnenscheindauer viel kürzer ist und rund um den Polarkreis oder innerhalb des Polarkreises sogar ein Dauerschatten herrscht, nämlich die Polarnacht. Ja, die Sonne geht nicht mehr auf, steigt nicht mehr über den Horizont. Genau, während gleichzeitig auf der Südhalbkugel Sommer herrscht, weil das Sonnenlicht dort steiler einfällt und rund um den Südpol sogar der Polartag herrscht. Wenn aber nun die Erdachse herumeiert in diesen 26.000 Jahren, dann verändert sich über längere Zeiträume mit der Zeit eben auch geringfügig der Punkt auf der Bahn der Erde um die Sonne, an dem die Erde den Nordpol zum Beispiel Richtung Sonne richtet, ne, im Laufe eines Jahres oder eben den Südpol. Das muss ja nicht zwingend der 3. Januar oder eben der 3. Juli sein. Und je nachdem, wie weit die Erde auf ihrer elliptischen Bahn da von der Sonne entfernt ist, umso stärker oder schwächer ist der reale jahreszeitliche Effekt oder umso stärker oder schwächer wirkt die Sonnenstrahlung auf die Erde. Zum Beispiel am Punkt, wo dann der Winter ja, sozusagen der Tag am kürzesten ist oder halt am längsten. Und diese Hypothese klingt schön, aber sie hat einen Haken, der unter anderem schon Alexander von Humboldt auch im 19. Jahrhundert skeptisch machte. Denn diese Hypothese wurde ja verwendet, um zu erklären, warum auf der Südhalbkugel auf der Antarktis gerade eben eine Eiszeit herrscht. Und Humboldt kritisierte nun, dass ja nicht die Zahl der Sonnenstunden relevant sind, die eine Hemisphäre im Winter erhält, sondern die Zahl der Energieeinheiten in Joule oder Kalorien, die über ein Jahr auf die Erde auftreffen. Und die sind auf ein Jahr gerechnet in der nördlichen und der südlichen Hemisphäre gerechnet identisch. Humboldt, der große Spaßverderber. Ja, also vielleicht hat man aber auch einfach einen Faktor übersehen. Und das dachte sich ein weiterer englischer Wissenschaftler. Und ich greife den hier raus. Es gibt einige andere, die an dem Problem sich schon Gehirnwindungen zermartert haben. Aber diesen hier muss ich hervorheben. James Kroll hieß der. Mhm. Und Kroll ist eine interessante Figur, weil er schon ziemlich nah an das kommen wird, was Milutin Milankovic später vollenden wird, zu dem wir dann gleich danach kommen. Kroll lebte so Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts und dessen wichtigster Beitrag ist es, zwei weitere Parameter der Erdbahn in das Eiszeitproblem einzuführen, die auch über lange Zeiträume hinweg schwanken. Und einerseits ist das die Schiefe der Erdachse, die man auch als Obliquität bezeichnet. Aktuell ist ja die Achse der Bahnebene der Erde um die Sonne um 23,44 Grad geneigt. Mhm. Also diese Neigung begründet sozusagen ja auch, dass wir Jahreszeiten haben. Aber über astronomische Zeiträume, nämlich alle 41.000 Jahre, nimmt dieser Wert leicht zu und dann wieder ab. Also der schwankt auch so zyklisch hin und her. Nicht zu verwechseln mit dieser Präzessionsschwankung, das beeinflusst zwar auch die Erdachse, aber die Präzession ist halt so eine rundliche Bewegung und die Achse, dieses Schwanken der Erdachse geht so hoch und runter. Ja, und das ist auch so ein bisschen eher die Bahnebene der Erde, die hin und her schwankt und gar nicht die Achse der Rotationsachse ja, der Erde. Wie findet man das denn raus, dass diese Achse selber, dass die schwankt? Auch das ist, glaube ich, eine Basis astronomischer Vermessungen gewesen. Ha. Ja, da brauchst du ja lange Beobachtungsräume trotzdem. Für 41.000 Jahre, um so einen Effekt rauszufinden. Ja, du musst, glaube ich, dir sehr genau einfach diese Polachse der Erdrotation angucken und dann halt gucken, was davon Präzession, Rotationsbewegung ist und was dann noch als Komponente obendrauf ist. Also so stelle ich es mir vor. Ich glaube, diese Obliquität hat man noch nicht in der Antike, da hat man in der Antike noch nicht gewusst, dass die auch noch schwankt. Das kam, glaube ich, in der Neuzeit, aber im 19. Jahrhundert war das auf jeden Fall schon bekannt. Mhm. Ja, also das hat einen Einfluss aufs Klima im Zusätzlichen und der andere neue Wert, den Kroll berücksichtigt und der hier entscheidender ist noch, das ist die Exzentrizität der Bahn der Erde um die Sonne. Also letzten Endes geht es ja auch nochmal darum, wie ellipsenförmig, also dass die Erdbahn ellipsenförmig ist. Aber Kroll stellte fest, Wie stark ellipsenförmig oder genauer wie exzentrisch die Erdbahn ist, ist über die Zeit gar nicht konstant. Genau. Und ja, wie kam er drauf? Auch er kam nicht alleine drauf, also auch da gab es astronomische Vorarbeit, aber die wirklich da zu seiner Zeit relativ frisch war, basiert letzten Endes auf dem Fakt, dass man über die Gravitationstheorie von Isaac Newton in der Lage war, auch Störkräfte auszurechnen, die die Planeten des Sonnensystems aufeinander ausüben. Und diese Kräfte von Jupiter, Saturn und den anderen Planeten führen eben dazu, dass auch die Bahn der Erde geringfügig gestört wird. Und Kroll rechnete halt das aus, beziehungsweise nutzte die verfügbaren astronomischen Daten und kam auf einen Rhythmus von 100.000 Jahren, in dem die Erdbahn abwechselnd etwas stärker exzentrisch wird oder dann wieder etwas näher an die reale, ideale Kreisbahn heranrückt. Und dieser Effekt hängt natürlich auch noch davon ab, ob dieser 26.000-Jahreszyklus der Präzession und der 41.000-Jahreszyklus der Erdachsenschiefe damit zusammenspielt oder wie er da zusammenspielt. Und das heißt real, dass die Präzession und die Erdachsenschiefe dafür sorgen, dass während des nördlichen Winters der Nordpol besonders stark weg von der Sonne geneigt ist. Und wenn dann auch noch gleichzeitig der sonnenfernste Punkt der Erdbahn um die Sonne in diesem 100.000-Jahres-Zyklus der Exzentrizität mit dem nördlichen Winter übereinstimmt, dann liefert das vielleicht die Anfangsbedingungen für eine neue Eiszeit. Alles dreht sich irgendwie. Alles dreht sich. Ne? Bei mir dreht sich auch schon alles. Vor allem, wenn ich jetzt noch mal dreimal Exzentrizität sagen muss, dann tick ich, glaube ich, aus. Ja, komm, Karl, nochmal. Nein. Es kommt, glaube ich, eh nochmal. Also James Crowls Hypothese, und das war auch für mich überraschend, das war schon richtig gut. Er hatte schon das Potenzial, das Eiszeitproblem zu lösen und die Frage zu klären, warum Eiszeiten beginnen. Aber tragisch für James Crowl waren leider weder Geologen noch Physiker und Mathematiker bereit, diesen Beweis zu führen. Oder es gab zu Crowls Lebenszeit einfach noch nicht das geologische, physikalische und mathematische Handwerkszeug, diesen Beweis zu führen, dass es all das einen Einfluss aufs Klima hat, der stark genug ist. Also die Mathe hat gefehlt. Also es hat sich keiner hingesetzt letztendlich und mal angefangen, so richtig schön in den Daten rumzuwühlen und zu rechnen, um ja es auf eine numerische Basis, also eine analytische Basis zu stellen. Genau. Okay. Und Crowls Gedanken hatten schon einige Anhänger, aber wie gesagt, man konnte, also ja, es sieht man ja auch heute in Bereichen der Physik zum Beispiel. Ne? Es gab einfach Hypothesen, Theoriegebäude, die stehen im Raum, aber man weiß einfach, mit heutigen Methoden kann man sie nicht nachweisen und das macht es einfach schwer, denen zum Durchbruch zu verhelfen. Mhm. Und ein wichtiger Faktor, der dann einfach noch zum Tragen kommen musste, war die Zeit. Also James Crowl verstarb im Jahr 1890 und seine Hypothese machte zwar sehr genaue Vorhersagen darüber, in welchen Zeiträumen astronomische Bedingungen die Sonnenstrahlung auf der Erde variieren ließen, aber Geologen hatten da zum Beispiel noch nicht die Möglichkeit, auch die Zeiten zu bestimmen, in denen sich Sedimente und Gesteine bildeten. Und es gab sozusagen Möglichkeiten, in die kosmische Deep Time zurückzurechnen, aber eben nicht quantitativ auch in die geologische Deep Time. Also was es eigentlich heißt, ist, der Crowl konnte dir quasi sagen, okay, vor, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, vor 15.000 Jahren wären die Bedingungen für eine Eiszeit prima gewesen, aber du konntest zum Beispiel auch aufgrund dieser Findlinge oder anderer geologischer Ursachen nicht sagen, jawohl, vor 15.000 Jahren hat auch eine Eiszeit angefangen. Genau. Richtig? Mhm. Okay, also du konntest, das eine war quasi es war ja nicht eine Vorhersage, sondern das war eine Beschreibung, aber man konnte sie in dem Sinne nicht experimentell durch Beobachtungen überprüfen, weil in der Geologie ja die Datierungsmethoden gefehlt haben, oder? So stelle ich mir das vor. Okay. Genau. Muss das nicht wahnsinnig frustrierend sein, wenn du irgendwie offensichtlich eine Menge Gehirnschmalz in was reingesteckt hast und dann ja findet man nie raus, ob das stimmt oder nicht stimmt. Hat er wenigstens ein erfülltes persönliches Leben gehabt irgendwie? Also der Kroll hat eine interessante Biografie, in die ich hier auch aus Zeitgründen nicht reingehen konnte jetzt in der Recherche. Ja. Aber der war kam aus sehr einfachen Verhältnissen, hat nur Schicksalsschläge in seinem Leben erlebt, aber hat sich immer total begeistert für sehr viele philosophische Fragen. Also das 19. Jahrhundert war ja auch so eine Zeit noch sehr von Menschen, die sehr vielseitig unterwegs waren. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, dass er hier so sich schlecht gefühlt gehabt hat. Okay, deswegen, also es war nicht der Monofokus seines Lebens. Nein, definitiv dann ist okay, nicht. Dann ist okay, genau. Okay, also. Ja, und vielleicht nochmal hervorheben, also es geht nicht nur darum, dass die Geologen noch nicht weit genug waren, sondern es gab einfach keine Möglichkeiten, den Effekt der Sonnenstrahlung auf die Erde und auf das Erdklima auszurechnen. Mhm. Also das war einfach, da war auch Physik und Mathematik noch nicht. Und als Kroll starb 1890, war der Mann, den ich schon im Einstieg erwähnt habe, Milutin Milankovic, war noch ein Junge von 11 Jahren. Und deswegen gab es noch eine gewisse Zeit, in der diese Frage unklar war, aber dann sollte sich stetig alles verändern. Okay. Und wir kehren jetzt zu ihm zurück. Ins Gefängnis. Ins Gefängnis kommen wir auch gleich, aber ich fange mal ein bisschen vorne an. Milankovic war ein interessanter Mensch und nicht nur, weil er es schaffte, in einem finsteren Verlies einen Tunnelblick zu entwickeln, der ihn über kosmische Probleme nachdenken ließ. Definitiv hatte er die Fähigkeit, die man auch noch als Polymath bezeichnen darf, so im Sinne des 19. Jahrhunderts. Also er war wirklich sehr vielseitig interessiert. Das zeigte sich schon in seinem Studium, denn erstmal studierte er Tiefbau an der Technischen Universität Wien, also ja, so ein Ingenieursfach. Er war auch ein Naturfreund, der alles Ästhetische und Harmonische geliebt haben soll, der sich auch für Kunst und speziell für Gemälde und Skulpturen interessierte und gern in die Oper ging, was ja Sinn macht, wenn man in Wien studiert, ne? Und eben dort promovierte Milankovic im Jahr 1904 über die Theorie der Druckkurven, was grob gesagt half zu beschreiben, ab welcher Dicke ein Halbkreisgewölbe bricht. Also so ein richtiges Bau, dass er in die Oper gegangen ist. Bauingenieursthema. Die Formeln, die da aus seiner Doktorarbeit rausgefallen sind, die sind wohl Anfang der 2000er Jahre das erste Mal numerisch bestätigt worden. Okay. Also das hatte Hand und Fuß. Und diese Doktorarbeit verhalf ihm vermutlich auch dazu, leitender Geologe oder leitender Bauingenieur einer Firma namens Pittel und Brausewetter zu werden. Eine sehr große Betonbaufirma im Kaiserreich Österreich-Ungarn. Und für Pittel und Brausewetter plante er in den kommenden Jahren etliche Brücken, Viadukte und Aquädukte, bevor ihm dann im Jahr 1909 eine Stelle an der Universität Belgrad angeboten wurde, nämlich eine Professur für angewandte Mathematik. Mhm. Und wie er von seinem ingenieurslastigen Studienfach Tiefbau zu einer Professur in angewandter Mathematik kam, habe ich nicht rausgefunden. Und noch viel weniger, wie er dann dazu kam, in Belgrad auch noch Vorlesungen zu halten in theoretischer Physik, Mechanik und Astronomie. Also Mechanik ist nah dran. Aber ich vermute, es war einfach das, was in so einem jungen Land gebraucht wurde, und Milankovic war halt einer, der sich schnell neue Felder einarbeiten konnte, und da kam wahrscheinlich der Dekan zu ihm, hat gesagt, hier, machst du halt auch noch Astronomie, wir brauchen da jemanden. Und was aber offensichtlich scheint, diese ganzen Fächer, in die er sich da in kurzer Zeit eingearbeitet hat, vielleicht war er auch schon eingearbeitet, die brachten ihn schon während seiner ersten Jahre in Belgrad zu einem wahnwitzigen Vorhaben. Und dieses Vorhaben lautete, er, Milutin Milankovic, möchte eine mathematische Theorie entwickeln, die in der Lage ist, die verschiedenen Klimata oder Klimaten für die gesamte Erde auszurechnen und diese so zu verallgemeinern, dass sie sich sogar auf andere Planeten anwenden lässt, zum Beispiel auf die Venus oder den Mars. Das, ja, da hat man sich mal was vorgenommen. Why not? Ja, kann man mal machen. Also wollte er die verschiedenen... Was ist denn der Plural von Klima? Klimata ist, glaube ich, richtig, ja. Wollte er die verschiedenen Klimata für die Erde zum jetzigen Zeitpunkt ausrechnen oder wollte er die verschiedenen Klimata für die Erde zurück in der Zeit, also für global und dann in der Zeit? Also. Er wollte die Klimata ausrechnen, abhängig halt davon, wie die Sonne in welchem Winkel auf welche Atmosphäre trifft und die Zeit spielt er dann damit rein, wenn man, wenn man die den astronomischen Background hat. Ne? Okay. Aber jetzt nur mal zu diesem Vorhaben. Milankovic beschrieb später die Reaktion eines Kollegen aus der Geografie seiner Uni, dem er von diesem Vorhaben erzählte. Das folgendes Zitat. Unser großer Geograf starrte mich überrascht an, als ich ihm von meinem Vorhaben erzählte, die Temperatur aller parallelen Breitengrade auf der Erde zu berechnen. Hatten wir nicht tausende meteorologische Stationen gebaut, die uns viel zuverlässiger und genauer über die Temperatur informierten als eine noch so perfekte Theorie? Ah, okay. Mhm. Für Milankovic stellte sich diese Frage aber gar nicht. Also ja, wir haben Messwerte, aber er wollte eher auch nicht nur das heutige Klima auch ausrechnen. Auch gibt es ja auf der Erde viele Orte, wo man keine Messstationen hatte und auch teilweise auch bis heute nicht hat. Hoch in der Atmosphäre war es damals noch völlig unmöglich, vielleicht außer mit Ballons. Auf anderen Welten war es damals auch noch nicht möglich und es gab auch keine Möglichkeit, damals in die geologische Vergangenheit zurückzuschauen. Also da gab es verschiedene Motivationen für ihn, da voranzukommen. Und schon bald stolperte Milankovic in seiner Literaturrecherche dann über den 2 Jahrzehnte vorher verstorbenen James Crowell. Und Milankovic stellte bei seiner Recherche fest, dass es mittlerweile bessere astronomische Berechnungen für die Vergangenheit gab, als die, über die Crowell verfügte zu seiner Lebenszeit. Und während Crowell nur über Berechnungen der letzten 100.000 Jahre verfügte, hatte ein deutscher Mathematiker mittlerweile Daten über die schwankende Exzentrizität der Erdbahn der letzten Jahrmillionen nachgerechnet, also der letzten 1 Million Jahre. Also welcher Parameter nochmal, Karl? Und die Ausgangsbedingungen für Milankovic waren also so gut, also sie waren gut, aber nun begann die eigentliche Arbeit, denn anders als Crowell wollte Milankovic mit seinen zu entwickelnden Formeln sehr genaue Aussagen über einen beliebigen Breitengrad liefern. Und letzten Endes, wie viel Sonnenstrahlung in Joule pro Quadratmeter sie erreichen würde, abhängig von den astronomischen Bedingungen der Erdbahn und der Erdachse. Und diese Arbeit war ziemlich zäh und durchaus größenwahnsinnig, denn dafür musste er ja nicht nur mit der idealen Ellipsenbahn der Erde rechnen, sondern eben mit einer zyklisch schwankenden Erdbahnschiefe und der herumeiernden Präzession. Und während er sich mit diesem Problem herumplagte, begann schließlich der Erste Weltkrieg. Und es kam, wie am Anfang erwähnt, zur Verhaftung von Milankovic. Und er wurde nach Ungarn gebracht. Also warum wurde er aber nochmal verhaftet? Das hast du am Anfang auch nicht, also weil, ja, ich weil irgendwie angedeutet. Die Autoritäten einfach alles so potenzielle Querschläger entfernen wollte, oder? Die politische Lage im Balkanraum im Vorfeld des Ersten Weltkriegs war hochkomplex. Da gab es 2 Kriege vor dem Ersten Weltkrieg. Aber Milankovic hatte als, ich glaube, sogar als Offizier gedient für die serbische Armee in diesen Balkankriegen. Und Österreich-Ungarn, die ja sozusagen zu den Mächten gehörte, die sozusagen den begonnen haben mit dem Ersten Weltkrieg, nachdem es dieses Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajevo gegeben hatte, die wollten jetzt einfach gucken, dass da keine Mächte in ihrem Hinterhof zu stark werden und zum Problem werden. Und deswegen haben sie alle die potenziell so nationalistisch-serbisch gefährlich sein könnten und einfach auch in einer Armee Probleme machen könnten, aus dem Weg geräumt. Eingesammelt in seinem Fall, ja. Im freundlichen Sinne, genau. Also er wurde ja einfach nur ins Exil geschickt. Ich weiß gar nicht, wie groß die Gefahr bei Milankovic wirklich war, weil er war einfach Vollblutwissenschaftler. Aber klar, in so einer Kriegssituation wollte man da einfach nichts anbrennen lassen. Und in Budapest läuft es auch nicht schlecht. Also man könnte sogar sagen, es war eine ziemlich positive Fügung des Schicksals. Denn aus diesem dunklen Verlies wurde er schon bald nach wenigen Wochen entlassen und durfte sich in Budapest unter ein paar Auflagen auch frei bewegen. Und der serbische Professor machte das Beste draus, klopfte an die Tür der Budapester Universitätsbibliothek, erhielt Einlass und setzte seine Forschungsarbeit einfach dort fort. Vielleicht sogar ungestörter als vorher. Und zwar keine Lehrverpflichtungen. Oh Gott, ja. Er war 4 Jahre lang in Budapest, so lange wie der Erste Weltkrieg dauerte. Und ja, in dieser Zeit arbeitete er und meisterte sein nächstes Vorhaben. Er hatte Formeln für das aktuelle Klima auf den Himmelskörpern des Sonnensystems entwickelt und vor allem auch für die Erde. Und diese Arbeit fing an, Anklang zu finden unter Kollegen. Also frühere Teilschritte hatte er zwar schon mal publiziert, allerdings auf Serbisch, wodurch die Arbeit international nicht wahrgenommen wurde. Doch nach dem Ersten Weltkrieg verfasste er einen Artikel mit dem Titel Mathematical Theory of Heat Phenomena Produced by Solar Radiation, also mathematische Theorie von Wärmephänomenen produziert durch Sonnenstrahlung. Und damit erregte er Aufmerksamkeit. Unter anderem erreichte ihn eines Tages eine Postkarte von Wladimir Köppen. Und Köppen war Klimatograf in Hamburg und hatte Weltkarten der verschiedenen Klimazonen der Erde angefertigt. Und gleichzeitig war Köppen Adoptivvater eines gewissen Alfred Wegener. Ah, der mit der Plattentektonik, genau. Der arme Kerl. Genau, Wegener, eigentlich ein Geograf, der vor allem wegen seiner Arbeit zur Kontinentaldrift heute bekannt ist, also dem wichtigsten Vordenker der Plattentektonik. Aber hier ging es um was anderes. Und Wegener und Köppen waren nämlich gerade dabei, ein Buch über das Erdklima der Vergangenheit zu schreiben. Und beide fanden Milankovics Ansatz deshalb äußerst interessant. Und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Mhm. Denn Milankovic hatte zu dieser Zeit ein Problem. Er hatte ja nicht nur einfach so vor, das Erdklima der geologischen Vergangenheit für jeden Breitengrad zu berechnen. Eigentlich wollte er das Eiszeitproblem lösen und erklären, warum in bestimmten zeitlichen Abständen Eiszeiten stattgefunden haben. Und hier stellte sich eine wichtige Frage, nämlich vermutlich gab es einen bestimmten Bereich von Breitengraden der Erde, die besonders sensibel auf eine abnehmende Sonneneinstrahlung reagieren dürften. Aber die Frage war, wo liegt der zeitlich und räumlich? Und da machte Wladimir Köppen einen Vorschlag. Er glaubte nämlich, dass Eiszeiten dann beginnen dürften, wenn die Strahlungsmenge in arktischen Breiten so gering wird, dass dort der Schnee im Sommer nicht mehr schmilzt. Und damit wäre die Temperatur im arktischen Sommer entscheidender als die im arktischen Winter. Was erstmal ein kontraintuitiver Gedanke ist. Und James Croll und viele andere Zeitgenossen von ihm hatten nämlich noch geglaubt, die Temperatur im Winter sei wichtiger. Und jetzt erschien ein gemeinsames Werk von Köppen, Wegener und Milankovic. Und in dem ging es eben nicht nur um diese neu berechneten Strahlungskurven und den genauen Strahlungshaushalt auf verschiedenen geografischen Breiten, sondern zum ersten Mal oder einem der ersten Male auch um geologische Daten über Eiszeitzyklen der Vergangenheit. Und diese geologischen Daten, die waren relativ neu. Es sind quantitative Daten, also es ging schon um Daten mit geologischer Ablagerung, wo Jahreszeiten und Jahreszahlen rangeschrieben werden konnten. Und zwar hatte man damals Ablagerungen des Alpenvorlands Süddeutschlands und der Schweiz verwendet, um hier und hier hatte man so diese verschiedenen Lagen gesehen, die teilweise aus Kaltzeiten, teilweise aus Zeiten mit wärmerem Klima stammten. Und die hat man abgeglichen mit den Sedimentfolgen von Gletscherseen in der Schweiz. Und da gab es halt so genaue Folgen von Sedimentlagen, die einfach sich jedes Jahr unterscheiden, dass man die wie so Baumringe abzählen konnte. Ah, und dann kann man das quasi synchronisieren oder kalibrieren daran. Genau. Und das war noch eine total krude Methode und wir sind noch einige Jahrzehnte vor den ersten radiometrischen Datierungsmethoden, also über radioaktiven Zerfall, aber es war mal sozusagen ein Anfang, dass man mal sowas wie Jahreszahlen ermitteln kann. Und dieses Krude reichte offenbar, denn durch die Arbeit von Köppen, Wegener und Milankovic schien eine schlüssige Erklärung des Eiszeitproblems zum ersten Mal greifbar, was auch einen Ritterschlag für Milankovics Theorie bedeutete. Allerdings gab es auch damals Zweifler, zum Beispiel Meteorologen, die nicht glaubten, dass eine leicht verringerte Durchschnittstemperatur im arktischen Sommer ausreicht, eine Eiszeit auszulösen. Milankovic selbst stand über solcher Kritik, also er schrieb dazu später: Ich halte es nicht für meine Aufgabe, die Grundbildung der Ignoranten zu übernehmen. Ich habe auch nie versucht, andere von meiner Idee zu überzeugen, in der niemand einen Fehler entdecken konnte. Wow. Das klingt so ein bisschen hochnäsig, aber ich glaube, er war das gar nicht unbedingt, denn sein Sohn, der später auch sich so ein bisschen mit dem Nachlass seines Vaters beschäftigt hat und ja auch zur Bekanntheit später beigetragen hat von seinem Vater, der erzählte später von einem anderen Erlebnis mit Milutin Milankovic. Zum Beispiel im Jahr 1954, ja, also wir springen jetzt ein ganzes Stück in die Zukunft, da war Milankovic schon im Rentenalter. Da wurde er von seiner Alma Mater, also der Universität Wien, wo er studiert und promoviert hatte, eingeladen und die Uni wollte ihn für seine Arbeit ehren. Und was tut der 75-jährige Milutin Milankovic? Er lehnt die Einladung ab, weil er findet, dass es noch zu früh ist, ihn zu ehren. Und er sagt zu seinem Sohn dazu, für eine präzise Beurteilung meiner Arbeit ist eine gewisse Zeitspanne nötig, um überhaupt ihre Bedeutung beurteilen zu können. Wow. Das heißt, mit anderen Worten, auch 30 Jahre nach der Veröffentlichung seiner mathematischen Beschreibung der Erdbahnparameter und der Auswirkung auf das Erdklima oder das Klima planetarer Körper, also der größten und wichtigsten Arbeit seiner wissenschaftlichen Karriere, damals schon rückblickend, hält es Milankovic für zu früh, dass man ihm dafür auf die Schulter klopft. Das ist eine Einstellung. Also irgendwie auch cool. Also es klingt nach einem sehr interessanten Menschen, der wahrscheinlich, ja, der hätte drei Takte zu erzählen gehabt. Ja, total. Ja, und auch einfach, also so eine Grundbescheidenheit, die, glaube ich, in der Wissenschaft wahrscheinlich nicht arg schaden kann. Also zumindest im Sinne eines Fortschritts, ne? Also, weiß nicht, vielleicht muss man auch ein bisschen offensiv denken manchmal, aber das führt manchmal auch dann zum Gegenteil, ne? Zu unguten Effekten. Ja, gut, man muss ja sagen, wir schauen ja automatisch auch teilweise ein bisschen drauf mit unserer heutigen Brille, sage ich mal so, auch wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniert. Ich glaube, die Bedingungen damals waren sehr, sehr anders. Allein die Tatsache, dass er in Budapest offensichtlich an die Tür klopfen konnte und er wurde in die Bibliothek reingelassen. Stell dir vor, heute kommt irgendjemand da und sagt, könnte ich euren Institutszugang für alle Fachpublikationen digital bitteschön haben? ne? Also das sind so Sachen, ja. Aber trotzdem, krass. Milutin Milankovic, das jetzt noch zum Abschluss, er stirbt 4 Jahre nach dieser Erinnerung oder nach diesem Ereignis, dass er diese Einladung abgelehnt hat. Mhm. Er erlebt es in den 3 Jahrzehnten nach seiner Veröffentlichung, seiner Theorie. Er erlebt da einen gewissen Zuspruch. Aber was er nicht mehr erlebt, ist die Bekanntheit, die er heute genießt. Also heute ist es ja so, die zumindest alle Studierenden der Geowissenschaften wissen, was die Milankovic-Zyklen sind. Du hattest auch schon von ihm gehört, ne? Ja, das ist ein Begriff, das ich hätte dir jetzt nicht genau erklären können. Also irgendwas, ja, Zyklen offensichtlich und irgendwas mit der Sonne. Aber ja, das ist auch, also ja, kam durchaus schon mal vor. Und auf jeden Fall, wir Geowissenschaften, wir wissen, dass wir diese mathematische Beschreibung einem serbisch-jugoslawischen Wissenschaftler verdanken, dass seine Bescheidenheit oder man könnte auch Demut dazu sagen, in gewisser Weise aber berechtigt war, zeigt sich erst kurz nach Milankovics Tod. Denn schon bald erlebt die Theorie Milankovics, wie er vielleicht vorausgeahnt hat, eine tiefe Krise. Und diese Krise war so tief, dass zeitweise kaum noch ein Forscher Milankovics Theorie der schwankenden Erdbahnparameter ernst nimmt. Oh. Aber das, liebe Franzi, ist eine andere Geschichte. Oh nee, ja komm. Badadada. Oh, ich wollte gerade noch fragen, wann die nächste Eiszeit kommt. Oh, wie fies. Aber auch gut. Das ist wie wenn man abends auf Netflix sitzt, ne, und denkt, ja, also das Staffelfinale muss ich jetzt auch noch gucken, weil, also, ich komme zwar erst nach Mitternacht ins Bett, aber der Cliffhanger war so fies. Aber das kannst du jetzt nicht machen. Du kannst den Karl nicht vorspulen. Tut mir leid. Ja gut, dann habe ich was, auf was ich mich freuen kann. Das genau. Das finde ich auch nicht schlecht. Das ist ein bisschen wie Weihnachten. Ich bin tatsächlich gespannt. Und dann frage ich dich dann spätestens, wann denn dann die nächste Eiszeit kommt. Weil wenn er das alles quasi retrofitten konnte und erklären konnte, warum, weshalb, wieso, dann müsste man das ja auch vorausrechnen können und sagen können, übrigens, da ist mal wieder soweit. Also, bearing all other factors, ne? Also, kommt da schon ein bisschen was anderes rein. Ja, aber sehr cool. Danke für diese Geschichte. Sehr gerne. Hammer. Ich finde trotzdem diese ganzen Drehungen und hier rum und darum und hier ist noch. Das ist furchtbar, ne? So eine das ist wirklich furchtbar. Also, wer hat sich das ausgedacht? Das ist alles dreht sich. Also, ich meine, es wird einem ja nicht schwindelig, weil es dreht sich alles ungefähr in die gleiche Richtung, ja, ne? Oder ist die Präzision, ist die auch von oben gesehen? Ist die auch gegen den Uhrzeigersinn? Das ist alles gegen den Uhrzeigersinn irgendwie. Ich find's oh, grauenhaft. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen und dann wird einfach nur so, was? Ja, war wunderbar. Ich habe ja auch schon ganz viele Notizen gemacht in 3 verschiedenen Farben. Nee, 4. Ich bin bereit für ein Quiz, wenn du Fragen für mich hast. Okay, ich habe Fragen. Dann werde ich jetzt einen Wecker aufziehen und zwar gegen den Uhrzeigersinn, soll ich sagen. Kommt auf den Wecker, oder? Achso. Ja, muss gegen, weil danach dreht er sich ja wieder. Naja, egal. Lassen wir das. Also, Frage 1. Warum waren die ersten Hinweise auf eine Eiszeit in der Erdgeschichte ein Problem für viele Geologen? Weil es der christlich geprägten Idee einer Sintflut widersprochen hätte. Korrekt. Und Frage Nummer 2. Was ist das Eiszeitproblem? Das Eiszeitproblem ist, dass man sich nicht erklären konnte, woher diese Eiszeiten in der Erdgeschichte herkamen, was sie ausgelöst hat und wodurch sie wieder zu Ende ging. Korrekt. Frage 3. Warum war es so schwierig, frühe Theorien über astronomische Ursachen der Eiszeiten zum Durchbruch zu verhelfen? Weil die Beobachtungen aus der Geologie gefehlt haben, um die Zeiten abzugleichen, also um es zu überprüfen letztendlich. Oder? Genau. Geologisch und mathematisch-physikalisch. Genau. Und letzte Frage. Was sind die 3 fürs Klima relevanten astronomischen Phänomene, die wir heute als Milankovitch-Zyklen bezeichnen? Die Präzession, die Exzentrizität und die schwankende Neigung der Erdachse. Ich habe sogar die Zahlen dazu aufgeschrieben. Du kriegst einen Doppelpunkt, Zusatzpunkt, weil du das Danke Wort dir. Mit E richtig ausgesprochen hast. Exzentrizität. Ich habe das. Ich mache ja auch immer Sternenhimmel fürs Radio und so. Da kommt das öfters vor und irgendwann habe ich mich dann meinem Schicksal ergeben. Du hast es dann einfach einen Tag lang vor dir hergesprochen und dann ging's. Ich finde, es ist einfacher. Auf Englisch ist es ja Eccentricity. Ja, und das besser. Sind ja 2 Cs. Mhm. Und das fällt mir leichter, weil letztendlich spricht man es ja genauso aus. Und dann, das geht schon. Aber ja. Kein Highlight. Naja, vielleicht habe ich es jetzt langsam gelernt. Ja, gut, das ist ja dann die Frage, ob du dann im Sequel zu dieser Folge dann dich wieder mit der Exzentrizität der Erdumlaufbahn rumschlagen Nein, musst. Nein, da lasse ich dich das nochmal wiederholen und dann. Da gibt's immer so einen Ton, den du spielst, da muss ich das sagen, weil du nicht möchtest. Genau. Wunderbar. Ja, sehr schön. Nein, vielen Dank für diese sehr schöne Geschichte. Dann bin ich wirklich schon gespannt auf Teil 2. Ja. Eiszeit. Ja, es ist ein schönes Thema. Ich habe das glaube ich, seit wir das hier zusammen machen, auf meiner Liste. Aber das ist auch so ein, also Milankovitch kannte ich aus meinem Studium natürlich, aber überhaupt nicht, was genau der gemacht hat. Also ich habe ihn immer so als Geologen abgespeichert und gar nicht als Mathematiker, was er ja vor allem war. Ja. Insofern war das jetzt wirklich ein tolles Rabbit Hole. Es war bloß 4 zu tief, deswegen 2 geteilt. Aber es ist so ergibt es auch wirklich Sinn, das zu teilen. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, nee, ich bin, wie gesagt, gespannt und habe irgendwie das Gefühl, das dumpfe Gefühl, die Mathematik dazu hat wahrscheinlich irgendwie sehr viel Fourier-Analysen beinhaltet irgendwie. Das klingt hässlich. Es klingt total hässlich, finde ich. Also so, naja, was klingt, die Formeln klingt, angeht irgendwie. Es klingt nach einem Problem, dass wenn du das mathematische Werkzeug erstmal hast, dann ist es ziemlich, weil du musst ja letztendlich diese verschiedenen Schwankungen alle miteinander zusammenbringen. Aber wenn du erst das mathematische Framework dafür entwickeln musst, ja auch händisch, das ist ja nix, was du... Ja, er hat gerechnet. Er hat mit Zahlen gerechnet, ne? Also das, richtig, das ist, es ist ja nicht so, genau. Als ob er diese ganzen... Weil ich stelle mir halt lauter Zahlentabellen vor in der entsprechenden Auflösung, sag ich mal. Diese eine, ne, hast du die verschiedenen Werte. Und dann könntest du wahrscheinlich heutzutage einfach, recht einfach, stelle ich mir vor, als Nicht-Mathematikerin, könntest du es recht einfach ein Programm dazu schreiben, was sagt so hier, zack, bumm, synchronisieren, bitte, fertig. Aber es geht ja nicht, wenn du es mit der Hand machst. Naja. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für die Geschichte und